Eigentlich bin ich nicht zufrieden mit mir, denk's mir noch, dann überleg ich, was kann ich denn dafür, bin so geboren und Mannschaft ist so. Die sollte ich akzeptieren, eigentlich ja so. Doch öfters fällt's mir schwer, mach mir selber fertig, mein Hirn's reißt, bis ich wieder auf der Erde lieg. Manchmal kann ich nicht umgehen mit meiner Denkweise, sich in Gedanken krumm und lenk einen. Komm wieder zu mir und frag mich, was ich da dacht, ob wie das geht, dass Gedanken kommen und ich bin machtlos. Dann versteh ich mich selber, warum ich Sachen denk, die ich nicht denken will und die ich nie machen kann. Denk mir oft, warum ich mich so eine Steiger, will es dann ändern, doch ich mach leider weiter. Wieder mal ein Kampf mit mir, den ich beenden will. Und das schaff ich, ich lenk ins Ziel. In mein Kopf rennt der Film, bis die Rollen eintaut. Gedanken schwimmen einfach täglich und endlos. Wie soll ich weitermachen, soll ich weiterdenken? Zu mir zu stehen als Mensch, muss ich leider kennen. In mein Kopf rennt der Film, bis die Rollen eintaut. Gedanken schwimmen einfach täglich und endlos. Wie soll ich weitermachen, soll ich weiterdenken? Zu mir zu stehen als Mensch, muss ich leider kennen. Die Gott wird immer lauter stimmen, wichtige Menschen leiser. Hab auch schon so oft geschrien, aber mittlerweile bin ich heiser. Will das nicht mehr. Wer ist das da, denn ist schon wieder rein her, weil er's nimmer bockt. Slim rennt immer schneller, Slim rennt immer kürzer. Schrei noch weiter, während die mir was ins Hirn zah. Antidepressiver, Antipsychotika. Will das nicht, aber Depression ist Rettenlohn. Und du schreist mir an, was ich mir dabei denk. Während die dran scheitert, dass ich mein Leben lenk. In die richtige Richtung, in die richtige Bahn. Mach du noch weiter, aber hör auf an mir zu zahlen. Bin schon zu oft gescheitert, bin auch schon zu oft gefallen. War schon oft zu weit, das mit meinem Leben zu zahlen. Aber bin immer noch da, auch wenn's nur eine Hülle ist. Trotzdem in mir ein großer Traum, der noch zu erfüllen ist. In mein Kopf rennt der Film, bis die Rollen eintaut. Gedanken schwimmen einfach täglich und endlos. Wie soll ich weitermachen, soll ich weiterdenken? Zu mir zu stehen als Mensch, muss ich leider kennen. In mein Kopf rennt der Film, bis die Rollen eintaut. Gedanken schwimmen einfach täglich und endlos. Wie soll ich weitermachen, soll ich weiterdenken? Zu mir zu stehen als Mensch, muss ich leider kennen. Sinnhaftigkeit verstehe ich momentan nicht. Verrückte Sachen, die ich mach, weil mein Wahn redet. Das Resultat ist egal, die Aktion ist die ich brauch. Und im selben Atemzug bin ich belungen und beraubt. Ich fühl mich lau, wie in einem schwarzen Loch. Ich glaub, ich kann was machen, doch wart dann doch. Wart bereit für eine Runde, wie ein Kortenstoß. Doch leider bin ich abhängig von zu viel Cortison. Die Sinnhaftigkeit versteht er momentan nicht. Verrückte Sachen, die er macht, weil sie Wahn redet. Das Resultat ist egal, die Aktion ist die er braucht. Und im selben Atemzug ist er belungen und beraubt. Er fühlt sich lau, wie in einem schwarzen Loch. Er glaubt, er kann was machen, aber er wart dann doch. Wart bereit für eine Runde wie ein Kortenstoß. Doch leider ist er abhängig von zu viel Cortison. In meinem Kopf rennt der Film, bis die Rollen eintaut. Gedanken schwimmen einfach täglich und endlos. Wie soll ich weitermachen, soll ich weiterdenken? Zu mir zu stehen als Mensch, muss ich leider kennen. In meinem Kopf rennt der Film, bis die Rollen eintaut. Gedanken schwimmen einfach täglich und endlos. Wie soll ich weitermachen, soll ich weiterdenken? Zu mir zu stehen als Mensch, muss ich leider kennen. In meinem Kopf rennt der Film, bis die Rollen eintaut. Gedanken schwimmen einfach täglich und endlos. Wie soll ich weitermachen, soll ich weiterdenken? Zu mir zu stehen als Mensch, muss ich leider kennen. In meinem Kopf rennt der Film, bis die Rollen eintaut. Gedanken schwimmen einfach täglich und endlos. Wie soll ich weitermachen, soll ich weiterdenken? Zu mir zu stehen als Mensch, muss ich leider kennen.